Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, ganz egal zu welchem Thema. Erster Anruf heute Nacht ist Ingo und Ingo ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Ingo, dein Thema. Ja, meine Freundin hat Schluss gemacht. Letzten Oktober, unter anderem, weil mir ein paar Mal die Hand ausgerutscht ist in der Beziehung. Mhm. Und ja, weil ich eigentlich nur Scheiß gebaut habe. Wie lange wart ihr zusammen? Mit der Unterbrechung seit einem Jahr, drei Jahre gesamt. Mhm, 3 Jahre. Ja. Du sagst, du hast Scheiß gebaut. Zusätzlich zu dem, was du auch gesagt hast, dass dir die Hand ausgerutscht ist, was ja immer so ein bisschen lapidar klingt, ne? Das ist ja schon Hammer, ne, wenn das passiert. Was hast du denn noch gemacht? Ich bin mal fremdgegangen, ganz am Anfang von der Beziehung. Mhm. Und sie hat mich dabei erwischt. Da habe ich dann versucht zu entschuldigen, dass ich Drogen geschluckt hatte. Mhm. Hattest du welche geschluckt? Ja, ich habe zu der Zeit wieder angefangen, Pillen zu schmeißen. Ecstasy? Ja. Ja. Und habe nebenher halt noch ein paar Bier getrunken gehabt. Mhm. Und ja, und dabei hat sie halt dann, sie war stinksauer, hauptsächlich weil ich sie nicht erkannt hatte in meinem Rausch. Mhm. Ja, danach war es auch, weil ich jemand umgehauen hatte an dem Abend noch. Mhm. Und danach hat sie angefangen, entweder ich höre auf mit den Drogen oder sie ist weg. Mhm. Und dann habe ich die Drogen auch gesteckt. Mhm. Also, am Anfang war es egal, sie hat mich kennengelernt, wo ich Alkohol getrunken habe und das ist leider nicht nur in Maßen, sondern in Massen. Mhm. Und es war ja egal. Sie hat irgendwann, auf einmal hat sie angefangen, du trinkst zu viel, trink weniger und was ja, mach dies nicht, mach das nicht. Ja, was ja eigentlich löblich ist, ne? Dass sie das kritisiert hat und dir da Druck gemacht hat. Nun hat sie dich letzten Oktober, sagst du, verlassen. Ja, endgültig. Ja. Jetzt rufst du heute an. Warum rufst du mich an und was ist genau der Hintergrund? Ich hätte eigentlich ganz gern wieder, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich gehe bei mir ziemlich an die Krücken. Also ich würde mir am liebsten eine Waffe an den Kopf halten und abdrücken. Mhm. Hast du mit ihr noch Kontakt? Nee, seit ich letzten Monat eine Unterlassung per Gericht bekommen habe, nicht mehr. Also ich habe ihr Briefe geschrieben, also nichts, bin nicht auf sie los oder sowas. Ja. Ich habe gesagt, das würde ich nie wieder tun. Dennoch hat sie die Behörden eingeschaltet? Ja, ich habe ja so einmal die Woche einen Brief in den Briefkasten geschmissen. Mhm. Und das Gericht hat angewiesen, dass du es nicht mehr tun sollst? Ja, so ungefähr. Mhm. Ansonsten muss ich 250.000 Euro zahlen. Was ich zwar nicht ganz verstehe, was an dem Brief schlimm ist, aber früher kam sie andauernd und hat angerufen oder kam. Nun gut, früher ist früher und jetzt ist jetzt. Ja, aber Dezember hatten wir uns über Kontakt auf einmal wieder. Ja gut, aber also letzten Dezember. Ja. Hat sie denn auf diese Briefe, die du geschrieben hast, hat sie darauf reagiert? Wenn wir uns gesehen haben, schon. Und wie hat sie darauf reagiert? Naja, eigentlich nicht großartig. Sie hat jetzt weder gesagt, sie hat sie gelesen, noch sonst was. Ein, zweimal hat sie vielleicht gemeint, ja, der war ganz nett. Also wenn ihr euch gesehen habt, heißt, wenn ihr euch zufällig irgendwo auf der Straße über den Weg gelaufen seid? Ja, also eigentlich während der Disco. Mhm. Ihr habt euch ja nicht gezielt verabredet. Nee. Mhm. Ich gucke auch, dass ich ihr ja aus dem Weg gehe, weil ich... Wohnt ihr denn in unmittelbarer Nähe? Ja, sie wohnt in Ludwigsburg und ich wohne 10 Kilometer davon entfernt. Ja. Vor Ort. Ja. Aber Ingo, was du so erzählst, du erzählst, dass du sie geschlagen hast. Du erzählst, dass du fremdgegangen bist. Du erzählst, dass es da doch eine ganze Menge Spannungen gab. Sie hat dich verlassen im Oktober. Ja. Und sie schaltet sogar das Gericht ein, um dir anzudrohen, dass du eine Strafe zahlen musst, wenn du ihr weiter Briefe schreibst. Kaputter kann ja eigentlich gar kein Verhältnis sein. Kannst du das nicht akzeptieren? Du musst es akzeptieren, dass diese Frau mit dir nichts zu tun haben will. Ich soll das akzeptieren. Du solltest das akzeptieren, ja. Ich verstehe es ja nicht, weil einmal kommt sie halt wieder und... Aber wann kam sie denn das letzte Mal? Also das letzte Mal, dass wir guten Kontakt hatten, war letzten Dezember. Also kurz vor Silvester. Ich habe ihr zu Weihnachten einen Stern geschenkt. Mhm. Und sie hat mit mir geflirtet, mit mir getanzt. Mhm. Und warum ist das dann wieder eingeschlafen oder kaputt gegangen? Ich weiß es nicht. Mhm. Das ist ja das. Ich weiß es nicht. Ich hab nichts angestellt gehabt. Was heißt denn guter Kontakt im Dezember? Habt ihr euch nur einmal da nett unterhalten? Nein, oder? Wir haben uns da in der Feiertagswoche gesehen, in der Disco, weil ich über die Feiertage in der Disco war. Mhm. Und dann kam sie halt und ja, da haben wir geredet, mhm, und es war alles in Ordnung. Und dann ein paar Tage später kam sie wieder und dann, mhm, hat sie mit mir geflirtet und... Gut, egal was da gewesen sein mag. Jetzt ist, wir haben bald Mai, wir haben Mitte April und Mai. Es ist also eine ganze Zeit, eine ganze Weile vergangen. Ja. Die Frau hat dir ein klares Signal gegeben, dass sie mit dir nichts zu tun haben will. Das heißt, du musst, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als dieses hinnehmen und akzeptieren. Vielleicht kannst du dir irgendeine Hoffnung machen, ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen, ob sie irgendwann nochmal auf dich zukommt. Ich weiß nicht, es fällt ziemlich schwer. Ja, aber was willst du denn tun? Du machst dich ja lächerlich, wenn du jetzt weiter noch aktiv sein willst. Sie hatte gesagt, ich soll mich ändern. Ich habe es probiert, mich zu ändern. Ich, mhm, habe versucht, gewisse Dinge zu lassen. Mhm. Du kannst nur das Positive aus dieser Geschichte ziehen, dass du dich wirklich änderst und in der nächsten Beziehung dich einfach besser und korrekter verhältst. Das, ja gut, das kann mir nicht mehr passieren. Ich habe gesagt, Beziehung kommt mir keine mehr. Na gut, das sagst du jetzt in dem Jahr, zwei Jahren. Wenn dir jemand über den Weg läuft, dann ist das schon wieder ganz anders. Das ist das Positive, was du rausziehen kannst. Was die Geschichte mit deiner ehemaligen Freundin anbelangt, würde ich dir jetzt sagen, lass die Finger davon. Wenn es dir auch noch so schwer fällt und du traurig darüber bist, das musst du halt einfach aushalten. Und es wird eine Zeit kommen, wo du das auch verkraften kannst. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Was wollen wir da reden drüber? Ich sage, es ist nur ziemlich schwierig. Ja, irgendwo. Natürlich. Sitzt halt zu Hause. Logisch. Ja. Das wissen alle Leute, die unglücklich verliebt sind oder die verlassen worden sind. Aber da hilft kein Jammern, da hilft einfach nur auf die Zähne beißen und durch. Ja, weil du keine. Wenn du andauernd über den Weg läufst. Also, weil sie in derselben Disco andauernd ist wie ich. Ja, klar, musst du alles aushalten. Weil du gar keine andere Chance im Moment hast. Es gibt gar keinen anderen Weg. Ich würde dich schon ermutigen, wenn da irgendwie noch, wenn ich auch so von außen sehen würde, da ist vielleicht noch irgendwas zu machen, aber das ist tot. Die Geschichte ist im Moment jedenfalls tot. Ja, sie hört halt auf alle anderen Leute und sie kommt aus dem behüteten. Ja, ich meine, du willst immer wieder reden, ne? Ja, aber und aber und aber. Nein, nicht aber und nicht nochmal reden. Akzeptieren, schweigen und durch. Das ist die Devise, Ingo. In diesem Sinne. Okay. Tut mir leid, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Telefonnummer 0800 5678 111, so erreicht ihr mich und ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt unser Thema Orte, die mein Leben verändert haben. Gibt es eine Örtlichkeit, die euer Leben sehr verändert hat, im positiven oder auch wie im negativen Sinne? Dann ruft mich morgen an, das ist unser Thema morgen. Jetzt begrüße ich herzlich den Roland und Roland ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Roland. Jürgen, im Prinzip hast du eben schon alle Antworten gegeben, die du auch mir geben wirst. Hier ist nämlich noch ein verlassener Mann. Aha. Allerdings ist meine Frau mit dem kleinen Kind gestern ausgezogen erst. War jedoch nicht zum ersten Mal. Sie ist schon öfter mal ausgezogen in den letzten 15 Monaten. Und ist das euer gemeinsames Kind? Ist unser gemeinsames Kind. Ja, wie alt ist das Kind? Der Kleine ist jetzt 28 Monate alt. 28 Monate. Und wie lange wart ihr zusammen? Zusammen waren wir insgesamt 7 Jahre. Mhm. Warum hat sie immer wieder versucht zu gehen oder warum ist sie jetzt endgültig gestern oder vielleicht endgültig gegangen gestern? Das ist eine Frage, die ich so nicht beantworten kann. Ich habe es schon dem Kollegen vorhin am Telefon gesagt. Ich hatte ganz sicher sehr viele Fehler gehabt, einfach aufgrund dessen, dass ich mich sehr viel in die Erziehung eingemischt habe und da gemeint habe, zu allem meinen Senf geben zu müssen und das war für sie nicht immer positiv gewesen. Ja gut, du bist der Vater und du kannst ja auch deine Meinung sagen. Ja, ich habe es auch nie im bösen Ton gesagt. Ich habe es eigentlich immer versucht, mit ihr da ein Gespräch zu führen, aber es ist irgendwie, kam es immer aufs Gleiche raus. Und sie, was mich so stört, ist einfach, dass sie so ohne weiteres, ohne dass es einen direkten Grund oder Anlass gibt, einfach weggeht. Und das macht sie, wie gesagt, ja jetzt nicht gestern das erste Mal, sondern das ist in den vergangenen 15 Monaten ist es bestimmt 7-8 Mal vorgekommen. 7-8 Mal? Ja. Und es geht vorher keinen Streit vorweg? Nee, doch, es gibt schon Auseinandersetzungen. Also gestern zum Beispiel, hattet ihr gestern vorher einen Streit? Nein, wir hatten jetzt das Problem, dass sie bis vor 2,5 Wochen, war sie für 3 Wochen bei ihrer Mutter gewesen mit dem Kleinen, war sie weg gewesen und ich hatte sie nach 2 Wochen angerufen, hat sie gefragt, ob wir irgendwie mal nochmal reden wollen oder was ist da, ob es irgendeine Möglichkeit, ob ich irgendetwas tun kann, damit wir wieder zusammenkommen. Mhm. Und da kam sie zu mir zum Gespräch und sagte mir, nein, es gibt nichts, was du tun kannst. Mhm. Und 3 Tage später ruft sie mich an und sagt, sie möchte gerne mit mir reden. Mhm. Und dann ging es darauf hinaus, dass sie halt möchte, dass ich mehr mit dem Kleinen mache, auch mehr Zeit mit ihm verbringe, dass sie etwas mehr Freiraum hat. Aber du sollst dich nicht in die Erziehung einmischen. Wie passt das zueinander? Ja, ich soll halt Zeit mit ihm verbringen, nicht in die Erziehung einmischen, insofern, dass ich, vielleicht habe ich mich da nicht klar ausgedrückt vorhin, dass ich kritisiere, was sie tut. Mhm, mh. Ja? Bist du denn sonst sehr eingespannt beruflich, dass du nicht so viel Zeit hattest, dich um ihn zu kümmern? Nein, das auf keinen Fall. Ich bin Freiberufler und kann dadurch, dass ich im Computer arbeite, halt auch relativ viel von zu Hause aus machen. Also Roland, dann ist die wenn ich das richtig verstehe, ist entzündet sich der Streit oder die Verspannungen an der Frage der Betreuung des Kindes. Ist das richtig? Kann man zu einem Großteil sagen, ja, das ist ja nicht ausschließlich der Grund gewesen, aber es ist stärker, seitdem das Kind da ist und seitdem das Kind auch größer wird und seitdem ich auch meinen Teil dazu beitragen zu müssen, sagen zu müssen, was ich für den Kleinen für richtig gehalten habe. Habt ihr, bevor das Kind auf die Welt kam, auch zusammen gelebt schon? Ja, haben wir auch schon. Und da hat es alles tadellos geklappt? Naja, tadellos. Da gab es auch Reibereien, aber da gab es nicht so Ausziehen. Also so Kleinigkeiten halt, so Streitereien, an denen man sich dann mal 1-2 Tage ein bisschen böse anguckt. Ja. Also Thema Streitpunkt Kind. Gibt es denn sonst noch Themen, über die ihr streitet? Nein, es gibt eigentlich das Hauptthema Kind. Es ist nicht ausschließlich das Kind. Es ist, dass meine Frau gerne möchte, dass ich im Angestelltenverhältnis arbeite, nicht freiberuflich. Nicht aus irgendeiner finanziellen Notsituation, sondern einfach, weil sie es für besser hält, weil sie sagt, du verbringst sonst so viel Zeit hier. Ich denke, das ist der Hintergrund. Aber andererseits will sie doch jetzt, dass du mehr Zeit mit dem Kind verbringst. Ja, mit dem Kind schon, aber ich will ihr halt nicht auf die Nerven gehen. Verstehe. Ich möchte auch nicht zu schön von meiner Seite aus darstellen, weil ich bin schon ein Mensch, der sich dann auch einmischt. Ja, es gibt so Dinge wie, wenn ein Messer auf dem Tisch relativ weit vorne liegt, wo ich dann auch relativ sauer werde, wenn das zum dritten oder vierten Mal passiert, weil ich sage, das Kind kann sich damit verletzen. Wie ist denn deine, abgesehen jetzt von diesen Streitereien, sofern man davon absehen kann überhaupt noch, dein Gefühl zu deiner Frau? Tja, ich habe schon sehr große Gefühle noch zu meiner Frau, vor allen Dingen hänge ich halt sehr, sehr an dem Kind. Wenn das Kind nicht da wäre, wie würdest du dich verhalten? Ich weiß nicht, ob ich mit ihr noch zusammen wäre, ich kann es dann sagen, aber das Kind ist nun mal da und ich denke, der Kleine ist für mich alles, der bedeutet mir so unglaublich viel und es ist gut, so schlimm, den immer wieder weggenommen zu kriegen. Ja, gut, aber das ist sehr verständlich, aber das sagt ja nichts über die Beziehung zu deiner Frau. Nein, ich habe meine Frau auch schon noch lieb. Aber es ist einfach so. Wie ist es denn, wenn du es umgekehrt einschätzen solltest? Wie ist ihre emotionale Verbindung zu dir? Ja, das wüsste ich auch gerne. Das lässt sich für mich nicht einschätzen. Ich sage das jetzt zu dir nicht, oder nicht so klar wie zu dem Ingo gerade. Da war ja nur wirklich alle Schotten dicht. In dem Fall, in dem Fall, den du jetzt wiederum schilderst, scheint es mir komplizierter zu sein. Ja, viel komplizierter. Ja. Wir waren auch schon bei Paarberatung pro Familia. Das habe ich vor allem mal veranlasst, dass wir da einfach mal ein paar Gespräche führen. Und wer hat das? Weil ich die Sendung halt auch öfter verfolge und das halt auch immer wieder ein Rat ist, wenn so Konflikte, die nicht unlösbar scheinen, da sind. Der Mann, der uns beraten hat bei der Pro Familia, der hat schon ganz konkret gesagt, wir müssen uns beide mehr auf unsere eigenen Dinge konzentrieren, also nicht so sehr auf den anderen. Ich werde ihr wahrscheinlich nie das geben können, was sie braucht, und sie mir nicht das, was ich brauche, sondern wir müssen uns halt andere Dinge suchen, die uns die Befriedigung geben, die wir aus unserer Beziehung nicht ziehen. Klingt ja auch nicht so optimistisch, was eure Beziehung anbelangt, ne, wenn er so eine Einschätzung hat. Nee, die hat er gleich gesagt, ja, nachdem er von uns beiden kurz gehört hat, was passiert. Ich vertrete ja immer die Auffassung, Roland, dass ein Kind nicht der Grund sein darf, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, die nicht mehr in Ordnung ist. Ich glaube, dass man dem Kind da eben nichts Gutes mehr tut. Ich finde, an deiner Stelle wäre ganz, ganz klar und wichtig zu klären, was will ich von dieser Frau? Was bedeutet mir diese Frau? So. Und wenn die Einschätzung radikal, die musst du radikal machen, und wenn die darauf hinausläuft, dass du eigentlich sagst, das hat sich ausgelebt, die Zeit ist vorbei, ich liebe diese Frau eigentlich nicht mehr, dann wäre die kluge Konsequenz, finde ich, die Frau als Ehefrau zu verlassen, aber alles daran zu setzen, sie als gute Freundin zu haben, um dem Kleinen wirklich ein gutes Milieu zu bieten. Klingt unheimlich gut, aber ich weiß nicht, ob ich das kann, weil das alles andere, entschuldige mal, alles andere bedeutet Zermürbung. Und denkst du, das ist für dein Kind schön, dieses ständige Hin und Her, Ausziehen, Einziehen? Der spürt doch, dass Mama und Papa sich nicht gern haben, dass da irgendwas in der Luft liegt ständig. So wird es sein, ja. Vom Verstand her ist es relativ einfach, aber wenn das Herz halt dranhängt, ist klar. Aber wichtig ist immer, dass man erstmal den Verstand sich vor Augen führt, die rationale Seite. Irgendwann wird man auch dahin finden, wenn das emotional auch eine Weile sehr schwer ist, sich dem vielleicht anzunähern. Wäre meine Einschätzung. Gut, ich werde mal sehen, was ich draus machen kann. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ina ist 35 Jahre und jetzt meine Gesprächspartnerin. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Oh, du klingst aber ganz fern. Was? Ganz fern. Ganz fern und aus der Dose. Ja, ich suche mein Handy aus, über die Freisprechanlage. Ina, um was geht's? Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen mit dem Vorurteil aufräumen, zwecks Konkurrenz oder Klischee LKW-PKW. Du hattest vor ein paar Wochen einen Mann gehabt oder einen LKW-Fahrer gehabt, der gesagt hatte, als das Thema war, man muss sich vor mich fürchten, der da die Leute auf die Stoßstange rutscht, wenn die nicht das fahren, was... Ich erinnere mich gut, ich fand es unglaublich, ja. Mhm. Genau, und da ist mir als LKW-Fahrerin auch der Kragen geplatzt. Mhm. Weil solche Leute natürlich euch alle im Misskredit bringen, ne? Richtig, ja. Ich habe schon zu deinem Kollegen gesagt, es gibt schwarze Schafe, sowohl bei PKW, sowohl als auch bei LKW. Mhm. Mhm. So, und NRW hat ja die Aktion gestartet, fahr mal mit. Mhm. Und da wollten wir, also mein Freund und ich, dir anbieten, dass du einmal 24 Stunden mit uns fährst. Heißt dein Freund, ich sehe gerade hier einen Hinweis auf meinem Bildschirm, heißt der Martin? Jawohl. Und der Martin ist jetzt auch zugeschaltet? Jawohl. Hey! Hallo Martin, du bist auch LKW-Fahrer. Ja, wir teilen uns zusammen das Auto. Ihr teilt euch zusammen das Auto und ihr ladet mich ein, 24 Stunden mitzufahren? Jawohl. Hey! Das war immer früher so ein Kindheitstraum von mir, auf so einem Riesending mal mitzufahren. Und ich bin bis heute noch kein Mal mit so einem Ding gefahren. Ja, Ina, mach du. Ja, nee, wir hatten halt gedacht gehabt, als du dann auch noch ein Thema hattest mit dem einen Mädchen, die da irgendein Freund als LKW-Fahrer hat, wo dann deine Frage kam, wie die Betten denn hier drin sind, wie groß, wie klein und wie breit das ganze Ding hier ja, eigentlich ist. Ja, interessante Frage, finde ich. Ja, da haben wir dann die Idee gehabt, dich da zu fragen, ob du nicht Lust hättest, mit uns mitzufahren. Ich für meinen Teil fahre von die Nacht in den Tag hinein. Das heißt, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hamburg zum Laden. Und der Martin, wenn ich dann morgen Nachmittag zurückkomme, fährt dann nach Frankreich zum Abladen. Achso, aber während du fährst, liegt Martin nicht hinten in der Koje? Nein, der ist zu Hause. Der ist dann zu Hause, achso. Und du meinst, es wäre ganz interessant für mich, auch mal die Koje auszuprobieren? Du kannst dann dahin schlafen, wenn ich fahre, das ist mir völlig Banane. Was ist denn das für ein Verlaster, den ihr fahrt? Wir fahren einen Mercedes. Ein Mercedes, also das ist, wie viel Tonner? 40. 40 Tonner. 40 Tonnen. Ist schon ganz ordentlich, ne? Ja. Ja. Das ist natürlich jetzt ein sehr verlockendes Angebot, muss ich sagen. Ich kann es während der normalen Arbeitszeit natürlich nicht, weil ich ja nur jeden Abend hier fit ja, und frisch frisiert. Es ginge nur in der Sommerpause oder wenn ich mal Ferien habe. Ja. kein Thema. Das Angebot steht. Wann du Zeit, Lust hast, mitzufahren. Also wir haben ja nun eure Telefonnummer. Das heißt, ich werde mich mit euch in Verbindung setzen und wir tüfteln das mal aus. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und dann könnte ich hier wirklich aus erster Hand berichten, wie die LKW-Fahrer und LKW-Fahrerinnen so drauf sind. Ja. Oh. Wie ist es denn bei dir gekommen eigentlich, Ina, dass du, ich meine, das ist ja immer noch kein Frauenberuf, ne, dass du LKW-Fahrerin geworden bist? Ich habe eigentlich schon immer irgendwas mit Fahren zu tun gehabt. Ich komme eigentlich aus der Landwirtschaft, aus der ehemaligen. Ja, und dann von da aus, weil ja dann nichts mit der Landwirtschaft war, habe ich gewechselt zum Fahrlehrer, habe Fahrlehrer 7 Jahre gemacht und da hatte ich dann irgendwann die Geduld mal verloren. Ich habe immer gesagt, wenn ich das nicht mehr trennen kann zwischen den einzelnen Schülern, höre ich erstmal eine Weile auf, mache eine Pause. Ja. Und ich hatte einen LKW-Führerschein, habe zu meinem Freund gesagt, weil zu der Zeit zumal den, der fährt schon. Ich sage, komm, frag mal die Firma, ob sie nicht noch, also als Doppelbesetzung. Mhm. Dann sind wir jetzt 3 Jahre als Doppelquerbeet gefahren, also quer durch Deutschland. Ach, das ist natürlich dann besonders attraktiv, ne? Wenn man den Ehepartner oder den Freund gleich neben sich sitzen hat. Du, manchmal ist das stressig. Das Ding ist hier nur gerade mal so nach dem Motto 2x2 und dann sich mal dann aus dem Weg zu gehen, weil man irgendwo schlechte Laune hat, ist dann schon mal etwas schwierig. Sag mal, Martin, als die Ina auf die Idee kam, auch zu fahren, fandst du das im ersten Moment direkt gut oder warst du auch eher ein bisschen skeptisch? Nee, ich fand das gar nicht gut, weil ich arbeite als LKW-Fahrer schon sehr lange, also mindestens 12 Jahre. Mhm. Und ein Fahrlehrer ist ja nun schon was darstellt. Mhm. So, und als LKW-Fahrer sich da irgendwo von so einem, Klammer auf, dummen Fürchtner, Klammer zu, dumm kommen zu lassen, insofern, er hat heute Morgen schlecht gefrühstückt und der bläht mich dann an, dein LKW steht schief, du musst erst dein LKW vernünftig hinstellen. Also du hast die Sorge, dass deine Freundin so mit dir umgeht? Ich hatte Sorgen, dass man sie rund macht, beziehungsweise sie aber sie ist so blöd kommt halt, wie man uns kommt. Ja. Und das hat man als Fahrlehrer eigentlich nicht nötig. War sie denn Fahrlehrer für LKWs? Nein, sie hat Ina, mach du. Nein, ich hab für PKW. Ich habe für PKW ausgebildet, aber von sämtlicher Schichten durch, angefangen vom Studenten bis zum Opa sozusagen. Also wie auch immer, am Anfang warst du ein bisschen skeptisch, Martin, aber die Skepsis hat sich dann gelegt. Das Problem war also eigentlich nicht das Fahren, sondern der Dickkopf des Mannes, beziehungsweise des Familienmitgliedes, wenn du irgendjemanden... Also dein Dickkopf? Mein Dickkopf, ja, weil jedem anderen konnte ich stundenlang erklären, was er zu tun hat und wie er was macht, wenn ich irgendjemanden neu hatte zum Anlernen. Ja. Aber meine Frau musste das sofort können. Verstehe. Und ohne Probleme und ratzfatz und das musste klappen. Habt ihr euch denn jetzt arrangiert? Ich bin zufrieden, sie fährt gut. Ich kann also hinten drin schlafen, während sie fährt, ohne Probleme. Sie kann bei mir schlafen, ohne Probleme. Aber so ganz euphorisch bist du nicht. Dir wäre lieber, wenn sie einen anderen Beruf hätte? Nein, das doch nicht. Also, ich bin froh, dass ich sie habe. Mhm. Und teilweise macht sie Arbeiten, wo ich also mich fürchterlich schnell verdrücke. Ja. Und wo ich froh bin, dass ich sie habe. Und teilweise mache ich Arbeiten, wo ich genau weiß, wo sie sich vordrückt. Verstehe. Ina, jetzt nochmal die Frage, falls ich jetzt auf euer Angebot angehe und 24 Stunden mit euch fahre, wie wäre dann so eine Route? Wo würden wir rumfahren? Wir fahren zurzeit einen Linienverkehr, das heißt, wir laden in Hamburg Achsen für den Smart, die gehen nach Frankreich, die werden in Frankreich abgeladen und dann würde sozusagen einmal von deiner Haustüre, von Köln aus, beziehungsweise Euskirchen aus, dann Richtung Hamburg gehen. Da würden wir laden und würden dann wieder zurück bis nach Euskirchen und dann würde der Martin aufsteigen und der würde dann mit dir nach Frankreich fahren und da dann die Ware abstellen und neues Leergut holen. Das wäre toll. Also ich habe von euch beiden was, lerne Land und Leute kennen und sogar noch irgendwelche Teile vom Smart. Ja. Was will man mehr? Also ich bedanke mich sehr für das Angebot, das finde ich sehr toll. Eine Frage noch zum Schluss. Die Brummifahrer werden ja in der letzten Zeit schon immer wieder herbe kritisiert. Und nachdem wir das gehört haben hier in der Sendung vor einigen Wochen, was der Kollege da gesagt hat, wundert man sich auch nicht. Wie erlebt ihr denn so eure Kollegen auf den Straßen? Ina. So, wie ich zu deinem Kollegen schon gesagt habe, schwarze Schafe, Idioten auf beider Seiten. Aber du würdest... Es gibt Kollegen, da platzt uns die Hutschnur. Es gibt aber auch bei den PKWs Sachen. Das kommt immer halt drauf an. Würdest du denn sagen, dass es schlimmer, dass es immer mehr schwarze Schafe bei den Brummifahrern gibt? Stellenweise. Aber dann ist wieder der Termindruck, Zeitdruck, dann kriegst du Druck von deinem Disponenten, weil, wieso, weshalb, warum. So, dann stehen dann irgendwelche Autos mit blauen Pickel oben drauf, die machen auch nur ihren Job, weil die schwarzen Schafe also über die Zeit fahren dann rum und dran. Ich meine schon, so ganz schlau werden wir nicht. Ich muss mir selbst ein Bild machen, genau, um es dann hier zu berichten. Ich danke nochmals für das Angebot und ich werde mich bei euch melden und wir machen einen Termin aus, okay? Alles klar. Auf Wiederhören, Ina, und auf Wiederhören, Martin. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das sind ja Angebote. 24 Stunden LKW fahren. Das ist ja was. Was haben wir denn hier? Sascha, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sascha. Hallo. Ja, Sascha, um was geht's? Ja, ich habe da so ein Problem. Mhm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Erzähl. Also es ist so, dass ich, ich war im Knast 10 Monate. Du warst im Knast? Ja, ich war im Knast. Ja, warum? Körperverletzung. Körperverletzung. Ja, also war eine kleine Auseinandersetzung mit einem anderen Typen. Mhm. Und ich habe halt die Oberhand für den Kampf gehabt. Mhm. Und der hat mich halt angezeigt. Ne? Mhm. Was ist denn, hast du ihn schwer verletzt? Ja, also Kopfverletzungen hatte er. Mhm. Mit welchen Folgen? Der hat im Krankenhaus gelegen, ein paar Tage, glaube ich. Also ich habe da nicht viel von mitbekommen, weil die Polizei mich danach mitgenommen hat. So, 10 Monate Knast. Mhm. Und du? Ja, also ich bin jetzt vor 20 Tagen rausgekommen. Ja. Hab eine neue Bekanntschaft, eine weibliche Bekanntschaft gemacht. Ja. Und hab halt mich tierisch in sie verliebt. Sie hat sich in mich verliebt. Wir sind jetzt 3 Wochen zusammen, seitdem ich aus dem Knast raus bin. Mhm. Und Familie war alles gut und schön, haben uns gut verstanden, tolle Familie und hab mich eigentlich korrekt aufgenommen. Ja. Und hab gestern sogar noch Kinderkommunion da gefeiert mit denen. Und hab mich halt mit denen wirklich gut verstanden. Und die haben auch gut auf mich reagiert. Mhm. Und dann war heute Andacht von der Kinderkommunion. Ja. Und bin ich halt nicht mit meiner Freundin da hingegangen zu der Andacht. Und dann kamen wir heute Abend nach Hause, ne? Mhm. Und dann kam auf einmal Vater rein. Der Vater ist von der Mutter getrennt. Mhm. Und der wohnt in Holland. Und da kam der Vater auf einmal rein und sagt, ich habe mich für irgendwas entschuldigt. Da sagt er, mir tut auch einiges leid. Sagt er so, ich so, was ist denn los? Sagt er, ja, ich habe rausbekommen, dass du im Knast gesessen hast. Mhm. Und du hast uns erzählt, du wärst beim Bund gewesen. Ich habe dir erzählt, ich wäre beim Bund gewesen. Mhm. Weil ich halt nicht so großartig auffallen wollte. Und mir sah man halt auch nicht, oder mir sieht man halt nicht an, dass ich im Knast gesessen habe. Kurze Zwischenfrage, wie hat er das rausgekriegt, dass du im Knast warst? Ja, das ist die Frage, die ich mir ja stelle. Und das ist die Frage, warum ich so hilflos bin. Mhm. Ich weiß nicht, wo die daran gekommen sind. Ich habe nur, also meine Freundin hatte nur eine Ahnung, wir haben eben nochmal telefoniert, dass eine Bekannte gesagt haben soll, ja, ich sehe dem an, dass er im Knast war, an den Augen, an der Bewegung und so. Und die haben ihn dann so gesehen vorgeworfen. Wie ging das denn dann weiter? Er sagte, du warst im Knast. Das war in dem Moment natürlich ein Schock für dich. Ja. Wie hast du darauf reagiert? Hast du es abgestritten oder hast du gesagt, ja, okay, es war so? Ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Also ich habe mich nur mit dem Vater halt unterhalten. Ja. Also die anderen Leute waren gar nicht dabei. Und mit dem Vater stehe ich per Du, ne? Hm. Und, ja gut, aber du musst ihm ja gesagt haben, ja oder nein? Ja, ich habe gesagt, dass ich habe es zugegeben, dass ich im Knast gesessen habe. So, darauf wollte ich hinaus. Ich habe dem auch erzählt, warum. Ja. Also ich habe dem direkt gesagt, ich bin nicht kriminell, so in dem Sinne. Ja. Ich habe mich halt geprügelt, das kann ja jedem mal passieren. Mhm. Das war auch das erste Mal, dass du im Knast warst. Ja. Und das erste Mal, dass du mit der Polizei in Konflikt geraten bist. Das nicht gerade. Also ich hatte schon mal eine Schlägerei vorher und dann bin ich auch schon mal auf Bewährung gewesen. Mhm. Aber halt, ich habe das irgendwie magisch angezogen, die Schlägereien. Also, so. Wie ist jetzt die Stimmung in der Familie deiner Freundin? Ja, und vor allen Dingen zu dem Vater? Der Vater, mit dem stehe ich eigentlich noch immer per Du. Mhm. Aber halt die Familie ist natürlich jetzt total erschüttert darüber. Ne? Was sagt deine Freundin denn? Das ist doch ganz wichtig. Ja, die kann im Moment nichts machen. Meine Freundin ist mitgenommen worden von ihrem Vater. Der Vater ist ja getrennt von der Mutter. Mhm. Die wohnt in meiner Stadt normalerweise und der Vater hat sie mit nach Holland genommen. Achso, du hast ja noch gar nicht telefoniert mit ihr alleine danach. Doch, eben von einer Stunde habe ich mit ihr telefoniert. Eben, ich meine, du hättest es gerade gesagt, ja. Wie hat sie denn irgendwas gesagt? Ja, also es ist so, dass sie gesagt hat, sie kann sich im Moment über nichts hinwegsetzen. weil ich müsste mindestens so lange warten, bis sie halt ihre Schule vernünftig oder ihre Lehrstelle so hat und so, ne? Und sie können sich im Moment nichts über ihn wegsetzen, sonst wird sie auf jeden Fall mich nie mehr sehen. Verstehe ich nicht, wie hinwegsetzen. Ist sie sauer, dass du im Knast warst? Ist sie sauer, dass... Nein, meine Freundin weiß ja, dass ich im Knast war. Sie weiß das ja. Ach, der hat sie das vorher gesagt? Ja, klar. Ich hab's ihr vorher gesagt. Ach so, ich dachte, du hättest es ihr auch nicht gesagt. Mm-mm. So, jetzt aber nochmal die klare Frage. Ist nicht klar rausgekommen. Ist der Vater jetzt sauer auf dich? Oder ist er nicht sauer auf dich? Ja, was heißt sauer? Er hat irgendwie Angst, dass ich meine Freundin in den Sumpf ziehe, sagt er. Also ich würde sie runterziehen. Also er ist skeptisch. Und es wird mir auch vorgeworfen, ich bin halt immer schick angezogen. Das ist schick, aber elegant. Mhm. Und wie soll ich sagen? Auf jeden Fall, ich achte auf mich und so. Mhm. Und halt, die denken halt, der war im Knast und dann ist er so gut angezogen und so gepflegt. Was kann das sein? Ne? Also die vermuten dunkle Geschäfte oder sowas? Ja, die denken, ich würde sie auf den Strich schicken. Ach so, na, das wird ja immer doller. Also nochmal jetzt, die Stimmung zwischen dir und dem Vater ist etwas gespannt im Moment. Ja, genau. So, die Stimmung zwischen dir und deiner Freundin ist auch nicht so dolle. Ja, also es sieht nicht so aus. Also wir haben gesagt, wir würden eine korrekte Zukunft haben. Mhm. Aber im Moment, ich habe jetzt halt das Problem, dass ich denke... Wie alt ist denn deine Freundin? 17. 17, aha. Mhm. Noch nicht volljährig. Das heißt, also aufgrund jetzt dessen, was rausgekommen ist, hält der Vater ein bisschen die Hand auf sie. Ja, genau. Und ihm wäre lieber erstmal nicht so Kontakt dass sie Kontakt zu dir hat. Ja, also er will am liebsten gar nicht mehr, dass wir miteinander Kontakt haben. Ne? Aha. Und das ist halt... So, jetzt ist die Frage für dich, was ist zu tun? Ne? So habe ich es verstanden. Ja, genau. Was ist zu tun? Wie soll ich mich verhalten? Mhm. Was soll ich daran tun? Ich habe sie wirklich lieb gewonnen. Wir haben uns wirklich super miteinander ergänzt. So, wie oft der Vater wohnt in Holland, sagst du? Mhm. Mhm. Weit von dir entfernt? Ungefähr 30 Kilometer. Gut, das ist nicht weit. Ja. Ich finde, die beste Schiene ist im Moment, die du fahren solltest zu deinem Schwiegervater, zu dem Vater von der Freundin. Ja. Dass du mit ihm nochmal intensiver das Gespräch suchst, ihn besuchst. Mit ihm telefonierst, am besten aber Vier-Augen-Gespräch, und ihm wirklich klar machst, wie ernst du es meinst und dass du dich von dem distanzierst, was du gemacht hast. Dass die einfach Vertrauen zu dir finden, dass die nicht solche Sachen denken, dass du das Mädel auf den Strich schicken willst oder sowas. Wie soll ich das beweisen? Wie soll ich dem klar machen, dass es nicht so ist? Was machst du denn vom Beruf? Bitte? Was machst du denn vom Beruf? Hast du schon? Also ich habe jetzt noch keinen Beruf. Ich fange jetzt bei Continental an. Das ist eine Reifenfirma. Ah, aber da ist schon was in genau, ich habe schon beworben. Mhm. Gut, das ist doch schon mal ein guter Beweis, wenn er sieht, dass du einer ganz normalen, ordentlichen Arbeit nachgehst. Ja. Und dann kannst du ja auch sagen, okay, ich verstehe, dass sie oder du duzt ihn ja, dass du jetzt Bedenken hast und dass du ein bisschen irritiert bist. Ich bin damit einverstanden, das Mädel erstmal eine Weile nicht zu sehen. Als Beweis meinerseits auch, dass ich es ernst meine, bin ich bereit, ein bisschen zu verzichten. Wir können ja miteinander telefonieren. Mhm. Also mir liegt daran, dass du mit dem Vater einfach so allmählich ein Vertrauensverhältnis aufbaust. Mhm. Der muss wissen, wo du arbeitest. Mhm. Der soll so sehen, wie du lebst. Dann lad ihn mal zu dir nach Hause an, wo du wohnst, wie du wohnst auch. Ja. Erklär ihm, woher das Geld hast für die guten Klamotten und so weiter. Ja. Dass du ihn mit in dein Leben mit reinnimmst. Ja, ja, klar. Und hier, aber das Problem ist, ich verstehe das irgendwie nicht so, dass sie mir das vorwerfen können, so, also, wie soll ich das sagen? Ich verstehe es auch nicht, also wie man auf die Idee kommt, nur weil du schöne Klamotten hast und nur weil du im Knast warst, dass du als Zuhälter arbeitest, ist ja schon ein bisschen Banane. Ja, ja, klar. Ja. Und dass ich meine Freundin nicht sehen kann, das kann ich irgendwie nicht verkraften, weil wir wollten uns jeden Tag sehen. Ich habe auch schon gesagt, wir müssen vielleicht mal ein paar Tag Pause machen, weil wir uns wirklich jeden Tag gesehen haben. Mhm. Aber da musst du jetzt durch, Sascha. Da musst du jetzt wirklich zäh mit dir sein und da kannst du nichts machen. Mit Gewalt schon überhaupt gar nichts. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Vater zu dir Vertrauen findet. Ja. Und dann verzichte mal darauf, deine Freundin eine Weile zu sehen, vielleicht eine Woche oder so. Ja. Da kannst du viel mehr mit erreichen, als wenn du jetzt da mit Schmackes rangehst an die Sache. Nee, das stimmt. Du bist natürlich auch verletzt, kann ich verstehen, wäre ich an deiner Stelle auch, dass man dann gleich in so eine Vermutung, dass man gleich so eine Beschuldigung kriegt, ne? Oder so. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, ich weiß gar nicht, was mir da vorgeworfen wird. Mhm. Der Vater meint so, ja, du hast einen Plan, du willst meine Tochter ausnutzen. Ich so, wie bitte? Mhm. Was habe ich denn für einen Plan? Mhm. Also ich wusste gar nicht, was der meint, ich war total bloßgestellt. Sag Sascha, aber das Verhältnis zu dem Vater ist so, dass du auf jeden Fall sagst, anrufen kannst und sagst, ich will mal vorbeikommen, lass uns noch mal reden, das geht. Also der hat gesagt, ich möchte erstmal gar keinen Kontakt haben, so, dass wir also vielleicht anrufen, okay, aber okay. Ich darf sie nicht sehen, ich darf nicht dahin. Nee, nee, ich meine jetzt auch mit ihm. Keine Mittel, dahin zu kommen, okay, kein Auto. Dann telefoniere mit dem Vater, das ist das Allerbeste und Allerwichtigste. Mehr kannst du im Moment nicht machen. Mhm. Ist okay. Blöd gelaufen. Aber das kann man vielleicht noch hinbiegen. Ich wollte mal einen Aufruf starten, weil ich schätze mal, dass meine Freundin und der Vater, weil die gucken die Sendung auch immer, und ich wollte mal einen Aufruf starten an denen, dass ich denen sagen will, dass ich mich so verhalten habe, wie ich wirklich bin, und dass ich auf keinen Fall seine Tochter in den Sumpf ziehen wollte oder in den Sumpf ziehen will, und dass sie auf jeden Fall für mich ein und alles ist und dass ich mich wirklich um sie gekümmert habe oder versuche noch weiterhin darum zu kümmern. Gut. Dass sie mich auch wirklich verstehen. So, wollen wir hoffen, dass die beiden zugehört haben heute Abend. Und ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass das sich wieder einrenkt und dass ihr auch wieder eine gute Beziehung habt, ihr beiden. Okay, vielen Dank, Sascha, dass du so zugehört hast. Mach's gut. Okay, alles klar. Tschüss. 1.35 Uhr und nee, auf die Sekunde 1.36 Uhr. Kleine Pause. Sekunden sind rum, 1.36 Uhr und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das Radio, die Show ist offen, das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Morgen heißt unser Thema Orte, die mein Leben verändert haben. Und ich frage euch, gibt es einen Ort, an den ihr eine ganz besondere und spezielle Erinnerung habt? Ein Ort, an dem etwas sehr Spezielles passiert ist, vielleicht etwas Dramatisches passiert ist oder auch etwas sehr Schönes. Folglich, dass dieser Ort euer Leben verändert hat, wenn man das so im Nachhinein betrachtet. Das ist unser Thema morgen und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Da sind die Leitungen schon geschaltet und um 1 geht es dann wie immer hier los bei uns auf 1 Live im Radio und im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Heute offene Themennacht 0800 5678 111. Simon ist da, Simon ist 42 Jahre alt. Ich grüße dich, Simon. Hallo Simon. Dein Thema. Guten Abend. Ich hoffe, dass Sie mir helfen. Also, vorab, wir duzen uns, ne? Ich habe jetzt auch du zu dir gesagt. Ja, ist ja klar. Ja. Okay. Kein Thema. Um was geht's denn? Okay, meine Frau ist vor 8 Jahren tödlich verunglückt. Ja. Verkehrsunfall. Da war sie 34. Ich auch. Wir waren gleich alt. Ich habe jetzt in den letzten 8 Jahren 4 Beziehungen versucht zu führen, es geht nicht. Ja. Entweder kriege ich meine Frau nicht aus dem Kopf oder ist unterbewusst, sie fehlt mir immer noch, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Aber so kann es irgendwie nicht weitergehen, da muss man irgendwas ändern. Wie lange haben denn diese Beziehungen, die du ausprobiert hast, jeweils gedauert? Ja, viertelhalbes Jahr. Viertelhalbes Jahr. Mhm. Wann die erste nach dem Tod? Wann war die erste nach dem Tod? 2 Jahre. 3 Jahre? 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Und das ist immer so, dass du letztendlich ein schlechtes Gewissen hast vor deiner toten Frau oder dass du die Frauen mit der verstorbenen Frau vergleichst? Ja, das mag im Unterbewusstsein stattfinden. Das kann durchaus sein. Aber es ist meistens so, dass mir nach einigen Wochen verschiedene Dinge auffallen, die mir nicht gefallen. Mhm. Und dann beende ich das. Das sind Dinge, die nicht auffällig waren bei deiner verstorbenen Frau, die da geklappt haben damals. Richtig. Ja. Wie lange warst du eigentlich mit deiner Frau zusammen? 12 Jahre verheiratet. 12 Jahre. Mhm. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, und mit sowas rechnen wir auch nicht. Und irgendwie gab es da jetzt einen Knick und seit 8 Jahren komme ich mit den Mädels nicht mehr klar. Sag mal, Simon, was war denn das für ein Unglück, für ein Autounfall? Wie ist der passiert damals? Das war eine Landstraße im Februar 1994. War Glatteis. Meine Frau hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. War sie allein im Auto? Nein, ich war dabei. Mhm. Ich habe schwer verletzt überlebt. Mhm. Wir waren beide mit angeschnallt. Das war ihr Tod, mein Glück, weil ich bin den Fußraum runtergekullert und habe da überlebt. Aber nach einem vierfachen Überschlag war es für sie erledigt. Mhm. Ist sie am Unfallort noch verstorben? Nein, zwei Tage später. Mhm. Als du das damals, ich vermute, man hat dir das gar nicht sofort gesagt im Krankenhaus, wenn du selbst, doch hat man dir. Die Ärzte waren so fair und haben gesagt, keine Chance. Hm. Vielleicht morgen oder übermorgen, aber keine Chance. Hat man dir gesagt, obwohl du auch ganz schwer verletzt da gelegen hast? Ja. Hm. Wie hast du das da aufgenommen? Ja, im ersten Moment dachte ich, ich kletter aufs nächste Dach und spring runter. Hm. Hm. Und dann habe ich gedacht, nein, das wäre nicht im Interesse meiner Frau. Mhm. Sie will sicher, dass ich weiterlebe und dass ich meinen Weg gehe. Und das versuche ich auch. Du hast deine Frau sehr geliebt? Ja. Und sie dich auch? Ja. Mhm. Ja. Und es wäre sicherlich auch im Interesse deiner Frau, wenn sie dich so geliebt hat, und ich bezweifle es nicht, wenn du sagst, dass du wieder ein Glück findest und dass du wieder ein Leben führst, was für dich schön ist. Ja, ich krieg's nur mental nicht zusammen. Mhm. Das ist ja das Problem, ne? Mhm. Also ich frage das jetzt nochmal. Du hast es gerade so ein bisschen verschwommen beantwortet. Kann es vielleicht doch sein, dass so ganz tief im Unterbewusstsein das schlechte Gewissen dich bremst und dass du immer denkst, ich versündige mich da. Man hat ja ganz verrückte Gedanken manchmal, wenn ich jetzt mich auf eine andere Frau einlasse, obgleich es so lange schon her ist. Gute Frage, aber nein. Mhm. Ich habe da keine Angst davor, mich zu versündigen oder mit irgendeiner anderen Frau jetzt irgendwas zu machen. Es mag sein, dass im Unterbewusstsein irgendwelche Prozesse stattfinden, die ich nicht kontrollieren kann. Auffällig ist es ja nun wirklich, wenn du sagst, ich möchte eigentlich mich auf eine Beziehung einlassen. Ja. Und rein rational sagst du auch, ich kann das auch mit meinem Gewissen vereinbaren. Meine verstorbene Frau hätte mit Sicherheit nichts dagegen, die möchte nicht, dass ich mein Leben lang im Gram und depressiv in der Ecke sitze. Ne? Genau. Das, so. Dann ist es schon sehr auffällig, dass es viermal nicht geklappt hat und nach so vielen Jahren. Ich würde dir dringend empfehlen, das können wir überhaupt gar nicht leisten hier in ein paar Minuten und schon gar nicht in aller Öffentlichkeit, dass du für einige Stunden oder vielleicht sogar für eine längere Zeit dich mal in die Obhut eines Psychotherapeuten begibst, mit dem du zusammen sehr detailliert all dieses besprichst und auch besprichst, was abgeht in dir, wenn du dich auf eine Frau in eine Beziehung einlässt. Ich glaube, dass du das gar nicht alleine mehr kannst. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Da kannst du recht haben, ja. Hm. Ich würde dich gerne mit meinem Psychologen mal jetzt gleich verbinden. Gut. Das ist der Johannes. Gut. Und der kann dir vielleicht noch ein paar Tipps geben. Auch, ich weiß nicht, es hört sich so an, als kämst du aus Süddeutschland. Richtig, ja. Aus Stuttgart, ja. Ja, wo in deiner Gegend vielleicht auch jemand ist, der als Ansprechpartner für dich interessant wäre. Hm. Das funktioniert bei uns so. Simon, du legst bitte auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Okay. Ich wünsche dir wirklich alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Und bald eine große neue Liebe. Dankeschön. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Tschüss. Katja, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Katja. Ja, ich versuche mal, das ein bisschen kurz zu fassen. Das wäre schön. Erstmal. Ja, ich war 3 Jahre mit meinem Freund zusammen. Ja. Und habe mich im Februar in München von ihm getrennt. Also wir hatten eine Fernbeziehung München-Berlin. Mhm. Und bin dann noch eine Woche in München geblieben, weil ich jobmäßig verpflichtet war. Und in dieser Woche habe ich mich mit einer Urlaubsbekanntschaft, mit einer Alten in Italien verabredet. Und habe das Ticket gekauft und so weiter. Also ich war einfach wütend und enttäuscht und habe mich aber in dieser Woche auch mit meinem Ex sozusagen wieder versöhnt, was so nicht abzusehen war. Moment, jetzt verstehe ich das nicht. Was hat diese Italien-Geschichte mit dem zu tun und mit der Urlaubsbekanntschaft? Das war eine Urlaubsbekanntschaft, die ich vor 5 Jahren kennengelernt habe. Wir haben uns so sporadisch zwischendurch mal geschrieben und so weiter. Er lebt jetzt in Italien und hat mich auch öfter eingeladen, mal zu kommen. Und jetzt habe ich es einfach gemacht. Ich hatte mich schon seit einem halben Jahr mit ihm geschrieben. Ja. Ja, und ich habe also dieses Ticket auch schon gekauft, war verabredet und bin dann trotzdem einfach gefahren und habe meinen Freund, also nach der Versöhnung sozusagen, angelogen, weil... Ach so, jetzt verstehe ich das jetzt. Also der Freund wohnt in München, ne? Um es mal klar zu sehen. Du wohnst in Berlin. Genau. Du warst nach München gefahren, hast mit ihm Schluss gemacht im Februar. Genau, dann war zum Jobben dort. Dann habt ihr euch wieder versöhnt. Genau. Und dann bist du, obwohl ihr euch versöhnt habt... Genau. Nach Italien zu der Urlaubsbekanntschaft gefahren. Genau, weil diese Verabredung vorher schon war. Verstehe. Und hast deinen Freund belogen. Richtig. Bist dann nach Italien gefahren. Hab dort eine Woche verbracht. Und wie war's? Mit sehr schlechtem Gewissen auf jeden Fall. Mhm. Also ich konnte es nicht wirklich genießen. Also Urlaubsbekanntschaft heißt, es handelte sich natürlich um einen Mann. Richtig. Und es lag Erotik in der Luft. Natürlich. Und du hast auch Sex mit ihm gehabt. Ja, und hab festgestellt, dass es gar nicht so prickelnd war und dass mein Freund da... besser ist. Richtig. Ja. Auf jeden Fall. So, mit eine Woche schlechtes Gewissen. Was hast du denn eigentlich deinem Freund gesagt, wohin du fährst? Ja, schon nach Italien, aber eine Freundin besuchen. Und hast du mal ab und zu telefoniert mit ihm? Das auch noch, was natürlich auch nicht so einfach war. Und hast immer was gelogen. Richtig. Ach, meine Freundin ist gerade hier und da und wir haben heute schön uns das angeschaut und so weiter. Genau. Und ich bin dann auch noch, also die Woche danach zu ihm gekommen, zurückgekommen. Ja. Weil das so ausgemacht war. Ich hatte noch eine Woche Ferien und dann ging bei mir natürlich gar nichts mehr, weil es war halt einfach das schlechte Gewissen da und ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Ich konnte nicht einfach an der Stelle jetzt so weitermachen. Hast du dich offenbart? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe ihn sozusagen um Abstand gebeten und so ist es auch jetzt im Moment. Also es ist ja noch gar nicht so lange her, wir telefonieren immer noch. Ja, ich wollte jetzt auch mal fragen, wie ist der Stand der Dinge jetzt im Moment? Ja, wir telefonieren so ein, zwei Mal die Woche. Vor 2 Tagen haben wir 1,5 Stunden auch geredet zusammen. Nicht darüber, aber so wie früher auch. Aber das ist doch schon sonderbar, wenn ihr... Wie lange wart ihr vorher zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre, so. Wahrscheinlich sehr eng und habt viel miteinander telefoniert, euch oft besucht. Ja. So, jetzt kommst du aus Italien wieder, bist ein bisschen durch den Wind in seiner Auffassung. Ja. Du fährst zurück nach Berlin. Und jetzt seit dem Februar, im Februar war das Ganze ja, telefoniert ihr nur 2-mal die Woche und alles ist irgendwie ein bisschen verkrampft und distanziert. Das muss ihn doch völlig irritieren. Der weiß doch wahrscheinlich gar nicht, was los ist, oder? Ja, er hat es dann schon verstanden, dass ich gesagt habe, ich will doch Abstand haben. Er hat ja gemerkt, dass nach Italien dann irgendwie nichts mehr richtig ging, dass es nicht weiterging, sozusagen. Und jetzt telefonieren wir halt auf ganz freundschaftlicher Basis. Und das Problem ist, im Sommer werde ich wieder nach München gehen, weil ich wieder bei demselben Restaurator arbeiten werde. Und ich weiß nicht, was dann passiert. Naja, aber für mich stellt sich erstmal die Frage, bist du, Katja, in deinen alten Freund, in deine Beziehung, liebst du ihn noch? Möchtest du eigentlich mit ihm zusammen sein? Also damals wollte ich es nicht mehr. Da war ich eigentlich ganz froh, sage ich mal, dass ich den Absprung auch geschafft habe. Warum wolltest du eigentlich nicht damals mehr? Warum wolltest du dich von ihm trennen? Oder hast dich dann auch getrennt und es wieder rückgängig gemacht? Aber warum hast du dich getrennt? Ja, er hat mich halt öfter ziemlich runtergeputzt und dann gab es so Probleme wie Klamotten und so. Er wollte mehr so ein, ich glaube, mehr so ein Modepüppchen und ich studiere Restaurierung und... Du bist eine Handwerksfrau. Mehr oder weniger. Also ich kann genauso... Na gut, das sind ja Pipifax-Probleme, ne? Von wegen... Na gut, sowas kann sich natürlich ausufern. Ja, ja, klar. Das war für ihn schon ein großes Problem, unter anderem. Dennoch ist meine Frage, was möchtest du eigentlich mit ihm, von ihm? Ja, ich denke, darüber nach, was passieren wird im Sommer, ob wir eventuell vielleicht doch wieder zusammenkommen, wenn wir uns treffen... wie es dann sein wird und ob ich ihm das nicht überhaupt irgendwann mal sagen sollte. Mit Italien das, oder? Ja, ob wir jetzt zusammenkommen wieder oder auch nicht. Was will er denn? Was hast du denn für einen Eindruck, wenn ihr miteinander telefoniert, wie er drauf ist? Also er kehrt immer so ein bisschen den Coolen raus. Er kann es einfach nicht so rüberbringen. Er ist da sehr stolz und ich glaube, wenn, dann wird der erste Schritt eher von mir ausgehen müssen. Du hast mich jetzt angerufen wegen der Fragestellung, was wird im Sommer sein, wie soll ich mich im Sommer verhalten? Ja, das ist einmal, weil ich habe eigentlich im Sommer, wir haben damals eine Verabredung für eine Woche Italien gemacht, die ich aber schon zurückstellen würde. Also das wäre da wäre mir dann mein Ex irgendwo wichtiger und dann würde die Beziehung natürlich ohne diese Italien-Bekanntschaft weitergehen. Ne? Aber Katja, ich würde jetzt auch gar nicht mal so weit denken, mein Gott, wir haben gerade jetzt mal erst April, was im Sommer ist. Ich würde an der Stelle erst mal denken, was ist jetzt? Was ist in mir los? Was will ich, Katja? Was willst du? Ja. Und würde dann versuchen, mir Klarheit zu verschaffen. Lieb ich diesen Mann? Will ich diesen Mann oder will ich ihn nicht? Mhm. Und wenn ich ihn liebe, wenn ich ihn will, dann kann man das ja jetzt auch schon wieder sagen und vielleicht auch wieder richtig in die Gänge bringen. Oder es auch wirklich ganz sein lassen. Ja, und wenn ich das aber tun würde, dann, ich weiß nicht, ob ich ihm das dann gleich mal auf den Tisch bringen sollte oder ob ich es überhaupt sein lassen sollte. Ach, vielleicht solltest du das auch mal sein lassen. Das war ja so eine komische Situation damals. Ja. Also das heißt damals, im Februar, ihr habt erst Schluss gemacht und hin und her. Vielleicht muss man das Ganze, wenn ihr jetzt einen Neuanfang wirklich vorhabt, muss man das Ganze mit der Geschichte, die ja auch gar kein Gewicht hat für dich. Du bist ja gar nicht in diesen Mann verliebt gewesen. Nee, bin ich auch nicht. Vielleicht sollte man das damit gar nicht belasten, sondern schieb das erstmal zur Seite und kümmere dich darum, was du fühlst und was du willst und ob du wieder die Beziehung beleben möchtest. Ja, also das war mir schon wichtig, also das sage ich es ihm nicht, weil ich mir ziemlich sicher bin, wenn ich es ihm sagen würde, er hätte kein Verständnis dafür. Ich bin ja eigentlich und immer, dass man sehr offen miteinander umgeht. Weiß. Aber dieses hier ist irgendwie, das ist so nebensächlich. Und es ist aus einer Zeit entstanden, wo bei euch eh alles ziemlich durcheinander war und Kuddelmuddel. Ja. Ach, zur Seite. Es hat gar kein Gewicht heute mehr. Es würde alles von vornherein zerstören. Ja, und es würde wieder nachträglich, wie, und dann hast du das gemacht und es würde viele alte Wunden aufreißen und so. Nein, nein, ich würde es gar nicht thematisieren. Denk darüber nach, ob du ihn willst, und wenn du ihn willst, dann nach München, Wochenende nach München fahren. Ja. Oder so. Das ist eigentlich das, was ich auch von ihm erwarte. Ja, und er müsste nach Berlin kommen. Ein bisschen kämpfen oder irgendwas, sich irgendwas ausdenken mal, aber ja, das ist leider nicht. Das wäre sehr schmeichelhaft. Das ist immer schmeichelhaft. Ne? Ja. Schade, wenn ich das machen müsste, aber. Liebe Katja. Okay. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Und alles Gute. Alles klar, danke. Wiederhören. Ciao. Hans Hermann. 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen Morgen, Domian. Hallo, Hans. Erstmal tolles Lob an deine Sendung, an dein Team. Ich danke dir vielmals. Mach weiter so. Mein Problem. Die Einsamkeit von letzter Woche. Ja. Das Thema. Und dazu muss ich gleich sagen, ich habe eine seltene Krankheit, die ist letztes Jahr im Oktober in der Medizinischen Hochschule Hannover festgestellt worden. Was ist das? Das Tourette-Syndrom. Erklär das mal, was das ist. Das ist mit Ticks und vor allen Dingen sehr viel Zwängen. Das hat angefangen vor ein paar Jahren schon mit Putzzwängen, also das war katastrophal. Mhm. Morgens, wenn ich aufstand, musste ich schon sauber machen. Mhm. Also obwohl alles sauber war. Und das hat sich jetzt inzwischen aber alles schon ein bisschen verloren. Dazu ist was anderes, sind andere Zwänge gekommen, wie zum Beispiel, wenn ich irgendwas in der Hand nehme, zum Beispiel ein Glas, eine Flasche oder trinke daraus, das stelle ich nicht einmal, zweimal, dreimal hin, sondern vier, fünf Mal und dann, wer weiß wie laut. Also ich habe schon Ärger bekommen hier im Haus, zum Beispiel im letzten Jahr. Also wenn man dich beobachten würde, könnte man erstmal denken, der hat sie nicht mehr alle. Der nimmt die Flasche und stellt sie nicht normal ab, sondern... Ja. So ungefähr. Du hustest auch immer so ein bisschen zwischendurch. Hat das damit irgendwie auch zu tun? Hat das diese körperliche Auswirkung auch? Ja, auch, ja. Ja? Auch. Also ich kenne diese Krankheit auch eben in der Richtung, dass man so ganz unvorbereitet irgendwelche Handlungen vollzieht. Dass man zuckt oder irgendwie... Ja, also ich habe ein leichtes Kopfzucken auch manchmal, also so phasenweise. Mhm. Und... alles Mögliche. Wenn ich Geräte ein- und ausschalte, dann nicht einmal, sondern zweimal, dreimal oder fünfmal. Mhm. Also wenn man dich jetzt auf der Straße, wenn du, nimm mal an, du sitzt auf einer Parkbank, ist das auch so, dass dein Körper ab und zu mal ganz, ganz schnell irgendwie zuckt, dass die Hände wackeln, der Kopf wackelt oder irgendwie sowas? Ja, das kommt öfters vor. Also der Alltag ist katastrophal. Mhm. Also es ist mal schlimmer und mal weniger. Dieses ist erst im Oktober, sagst du, letzten Jahres diagnostiziert worden. Ja, in der Medizinischen Hochschule Hannover. Und vorweg gingen diese psychischen Geschichten mit den Zwängen, was du gerade erzählt hast. Ja, ja, also schon jahrelang. Und da hat man es ja auch festgestellt, dass das schon von der Jugend an schon her sein musste. Also hast du denn früher schon so Sachen an dir so leicht bemerkt? Ja, ich selber weniger. Zum Beispiel meine Cousine oder meine Großeltern, wo ich groß geworden bin. Also ich habe ja viele Enttäuschungen hinter mir, drei Ehen hinter mir und auch... Lebst jetzt aber alleine? Ich lebe schon anderthalb Jahre allein, nicht? Und habe zwar eine Partnerin, aber die das nicht so ganz versteht. Und es haben sich gar nicht viele Freunde, sogar Geschwister, alles gelöst. Also ich bin, und du bist der Auffassung, das hat mit dieser Erkrankung zu tun, die für die meisten Menschen ja auch befremdlich ist. Da muss man sich ja erstmal ein bisschen mit beschäftigen. Ja, eben. Die Krankheit ist äußerst selten. Wie die Ärztin mir gesagt hat, die auf diesem Fachgebiet mich untersucht hat, es sind erst so 15.000, 16.000 Fälle bekannt in ganz Deutschland. Es gibt ja auch drei Kliniken gibt, wie in Hannover, in Göttingen für Kinder und für Jugendliche und in Freising bei München. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der diese Krankheit auch hatte, der immer unvermittelt schrie. Ja, ja. Der mit dem man ganz normal redete und plötzlich schrie der ganz laut zwischendurch einen ganz gellenden Schrei und dann redete er wieder weiter. Du hast gerade gesagt, dass du dich nachträglich meldest zu unserem Thema Einsamkeit letzte Woche Donnerstag. Du sagst, dass du eine Partnerin hast. Ja, aber dennoch einsam bist. Wie macht sich diese Einsamkeit bei dir denn so, wie kannst du sie uns erklären? Ja, wir wohnen ja getrennt, zwar an einem Ort, aber wir wohnen getrennt und dann sehen wir uns mal, telefonieren mal, aber das Ganze ist eskaliert, denn es hängt ja auch mit einer Sache von Diebstählen zusammen, Ladendiebstählen, leichte, also jetzt nicht übermäßig, aber meistens so Sachen, die man gar nicht braucht, die ich gehortet habe zu Hause. Oder, das heißt, du klaust zwanghaft Sachen in Läden? Ja, auch zum Beispiel Lebensmittel. Ich hatte zum Beispiel einen Kühlschrank voll Käse mit 20, 30 Packungen Käse, die hinterher vergammelt waren und weggeschmissen habe. Die du geklaut hast? Ja, ja, ja. Hat man dich erwischt dabei? Ja, mich hat man schon ein paar Mal erwischt. Also. Und das ist jetzt keine kriminelle Energie bei dir, sondern ist es wirklich zurückzuführen auf diese Zwangserkrankung? Ja, das geht bis hin zum Klauzwang. Bis zum Klauzwang. Also, und das irritiert deine Freundin wahrscheinlich auch sehr, oder? Ja, nehme ich mal an, nicht? Also, wie oft seht ihr euch denn? In letzter Zeit sehr wenig. Wir telefonieren oft. Also ist die Beziehung eigentlich kaputt, oder? Würde ich sagen. Also, also man kann sagen, zu 75% bestimmt. Wie? Du bist den ganzen Tag alleine. Was machst du den ganzen Tag alleine? Ja, ich bin jetzt in den letzten Wochen ist es so schlimm. Bin ich oft fast nur zu Hause. Ich kaufe nur gerade ein. Und weil ich Angst habe, mich könnte jemand sehen oder aber im Moment ist es so schlimm, dass, wie gesagt, ich kaufe nur ein. Du hast Angst, dass jemand zu Hause. Du hast Angst, dass jemand das sehen könnte, wie du sich diese Krankheit bei dir körperlich bemerkbar macht, dass du zuckst oder seltsame Dinge tust. Ja, die Zucken, das ist ja schon mehrere Jahre, aber es hat sich so verschlimmert, besonders in den letzten Wochen und Monaten, also dass es man muss sich das vorstellen, als wenn man 8-9 Stunden am Tag gearbeitet hätte. Ich bin völlig down. Abends bin ich völlig down. Und kann man denn medikamentös dagegen was tun? Ja, ich habe medikamentös angefangen. Da ist mir sehr, sehr schlecht von geworden, dass ich auch, dass dies doch unter einer stationären oder teilstationären ärztlichen Überwachung erstmal sein sollte, weil es ein sehr starkes Medikament ist. Bist du denn im Moment in guter ärztlicher Betreuung? Ja, ich habe einen Neurologen, aber das ist nicht so das Wahre, der Neurologe. Und ich habe mich jetzt angemeldet für eine Verhaltenstherapie und das hat man mir alles so... und die sind alle ziemlich voll, die Therapeuten, wo ich angerufen habe in dem Ort. Und total am Ende. Ich glaube das. Ich merke, dass da so viel zusammenkommt bei dir. Einmal die Verschlimmerung der Krankheit, dass deine Freundin dich verlässt, die Einsamkeit, die Hilflosigkeit, jetzt wie mit der Situation umzugehen und so weiter. Nun geht meine Sendung gerade zu Ende. Du hörst das an der Musik im Hintergrund. Ja, ja. Ich bitte dich aufzulegen und wir werden dich gleich nochmal anrufen. Das kann vielleicht noch 15 Minuten dauern, aber wir rufen gleich nochmal an. Ja, das ist nett. Okay. Alles Gute schon mal. Ja. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Und ich freue mich, morgen sind wir wieder da um 1 Uhr, Radio 1 Live, wieder Fernsehen, mit einer Themennacht, mit einer Themensendung. Und das Thema heißt morgen Orte, die mein Leben verändert haben. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Freue mich auf morgen. Macht's gut. Tschüss.